friends. Hallo Freunde. It's been a long time since Daniel and me have been here recording for you people. Es ist schon eine ganze Weile her, dass Daniel und ich Aufnahmen für euch gemacht haben. I will teach you a little bit about Hebrew and Greek thinking. Ich will euch etwas über das hebräische und griechische Denken lehren. This is actually really important for us Christians. Das ist für uns Christen wirklich wichtig. In the early 90s, we had a Bible school in Austria. In den frühen 90er Jahren hatten wir in Österreich eine Bibelschule. The subject that I was teaching was the supernatural. Eines der Themen, die ich unterrichtete, war das Übernatürliche. It was interesting to find out how the supernatural manifested throughout the church history. Es war interessant herauszufinden, wie sich das Übernatürliche im Laufe der Kirchengeschichte manifestiert hat. And I did a lot of research. Ich habe viel recherchiert. And I found out that when the Greek philosophical thinking entered the church, ich fand heraus, dass mit dem Aufkommen des griechischen philosophischen Denkens in der Kirche the supernatural as a lifestyle has left the church. Das Übernatürliche als Lebensstil die Kirche verlassen hat. Why is this so important for us? Warum ist das für uns so wichtig? Because as people in the Western world, be it in Brazil or in America or in Europe, weil wir Menschen in der westlichen Welt, sei es in Brasilien, Amerika oder Europa, we have all been raised with a Greek philosophical mindset. Alle mit einer griechischen philosophischen Denkweise aufgewachsen sind. Which is very, very different from the Hebrew mindset. Diese unterscheidet sich sehr, sehr stark von der hebräischen Denkweise. Remember that God was speaking at large to a Hebrew culture. Denk daran, dass Gott im Allgemeinen zu einer hebräischen Kultur sprach. The Old Testament, you know, is written in Hebrew. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben. The people of Israel, they were Hebrew people. Das Volk Israel war ein hebräisches Volk. Jesus came to Jewish people, they were a Hebrew culture. Jesus kam zu einem jüdischen Volk, es war eine hebräische Kultur. And the mindset, the way you think is very different than the way we've been taught to think. Die Einstellung, die Mentalität und Denkweisen dieser Menschen unterscheiden sich stark von dem, was uns beigebracht wurde. It is such a great hindrance to us. Ich persönlich glaube, dass es für uns ein großes Hindernis ist, das Übernatürliche auf natürliche Weise zu sehen. Denn wenn man falsch denkt, wird man nicht richtig glauben. Wir versuchen auf eine bestimmte Weise zu denken, aber wir glauben auf eine andere Weise. Das funktioniert nicht. Unser Denken und unser Herzensglaube müssen übereinstimmen. Wenn wir also wirklich wollen, dass das Übernatürliche Teil unseres normalen Lebensstils wird, müssen wir lernen, unsere Denkweise zu ändern. Ich werde dir einige Beispiele geben, die den Unterschied zwischen griechischem und hebräischem Denken aufzeigen. The Hebrew, if they are God-centered, while the Greek thinking is man-centered. Einer der Unterschiede besteht darin, dass das hebräische Denken auf Gott ausgerichtet ist, während das griechische Denken auf den Menschen ausgerichtet ist. You see, the Greeks, they had a multitude of gods and they put man as the center of life. Die Griechen hatten eine Vielzahl von Göttern und stellten den Menschen in den Mittelpunkt des Lebens. While in the Hebrew thinking, God was at the center. Im hebräischen Denken hingegen stand Gott im Mittelpunkt. The Bible says, God is one God and you serve him. In der Bibel steht, dass Gott ein Gott ist und dass man ihm dient. What do we do today? We serve ourselves way more than God. Aber was tun wir heute? Wir dienen uns selbst viel mehr als Gott. For instance, zum Beispiel, we want to use God to get us healed. Wir wollen Gott benutzen, um geheilt zu werden. While God wants all of us to be healed, that's a typical Greek mentality. Gott möchte, dass wir alle geheilt werden, aber das ist eine typisch griechische Mentalität. I am in the center. I want to get healed and I want to use God for that. Ich stehe im Mittelpunkt. Ich möchte geheilt werden und ich möchte Gott dafür benutzen. While God wants every single human person to be healed. Gott möchte, dass jeder einzelne Mensch geheilt wird. How does the Hebrew mindset approach that? Wie geht die hebräische Denkweise damit um? Since my whole life is God-centered, da mein ganzes Leben auf Gott ausgerichtet ist, with a sick body I cannot serve God well, therefore I need a healthy body. Kann ich Gott nicht gut dienen, wenn ich einen kranken Körper habe. Deshalb brauche ich einen gesunden Körper. And this is a completely different approach. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. There's another way that shows the great difference between Hebrew and Greek thinking. Es gibt noch eine andere Art und Weise, den großen Unterschied zwischen hebräischem und griechischem Denken aufzuzeigen. Greeks, they were completely focused on the outward. Die Griechen waren völlig auf das Äußere fokussiert. The pursuit of beauty, the pursuit of pleasure. Das Streben nach Schönheit, das Streben nach Vergnügen. What we look like externally. Wie wir äußerlich aussehen. While the Hebrew thinking was much more focused on the internal. Während das hebräische Denken viel mehr auf das Innere ausgerichtet war. Look how we have been raised to think Greek. Schau, wie wir dazu erzogen wurden, griechisch zu denken. An einem bestimmten Tag, den wir Sonntag nennen, gehen wir alle in ein Gebäude, das wir Kirche nennen. Very beautifully. Wir alle ziehen uns sehr schön an. We walk into the same building. Wir betreten dasselbe Gebäude. And inside of my heart, I have unforgiveness, anger and hatred against somebody else who sits in the same building. Und in meinem Herzen trage ich Unversöhnlichkeit, Wut und Hass gegen jemanden, der im selben Gebäude sitzt. Against somebody who is sitting in the same building. Oder vielleicht gegen jemanden, der nicht im selben Gebäude sitzt. We have greed, the love of money, selfishness. In uns tragen wir Gier, Liebe zum Geld und Selbstsucht. But when we walk into this place, we are dressed beautifully. We smile, we say, good morning, how are you? I'm fine. Aber wenn wir diesen Ort betreten, sind wir schön gekleidet. Wir lächeln, wir sagen, guten Morgen, wie geht es dir? Mir geht es gut. As long as external is okay, we are fine. Solange das Äußere in Ordnung ist, geht es uns gut. We spend so much money to make our bodies look beautiful. Wir geben so viel Geld aus, um unseren Körper schön aussehen zu lassen. But we don't spend much time to make our inner man look more beautiful. Aber wir nehmen uns nicht viel Zeit, um unser Inneres schöner aussehen zu lassen. Our heart attitude towards our fellow men and towards other people. Unsere Herzenshaltung gegenüber unseren Nächsten und anderen Menschen. This is so different in the Greek and in the Hebrew thinking. Das ist im griechischen Denken so anders als im hebräischen Denken. Education is also something where Greek and Hebrew thinking are very opposite. Auch in Bezug auf Bildung gibt es große Unterschiede zwischen der griechischen und der hebräischen Denkweise. In the Hebrew thinking, I'm educated to serve God and to serve my fellow man, society. In der hebräischen Denkweise werde ich dazu erzogen, Gott und meinen Mitmenschen der Gesellschaft zu dienen. In der griechischen Denkweise werde ich jedoch dazu erzogen, mir selbst zu dienen. Ich gehe aufs Gymnasium und mache einen Abschluss, damit ich eine gute Arbeit finde und gutes Geld verdienen kann. Selbst die Art und Weise, wie wir Bildung betrachten, unterscheidet sich also völlig von der Denkweise Gottes und der Hebräer. Success. Erfolg. How the Hebrew thinker defines success and the Greek thinker defines success is very opposite. Wie der hebräische Denker Erfolg definiert und wie der griechische Denker Erfolg definiert, ist sehr unterschiedlich. Greek thinker defines success by how many followers I have on Instagram. Der griechische Denker definiert Erfolg danach, wie viele Follower er auf Instagram hat. What position I've reached in society. Welche Position er in der Gesellschaft erreicht hat. What career I've made. Welche Karriere er gemacht hat. Status I have. Welchen Status er hat. What car I drive. Welches Auto er fährt. How much money is on my bank account. Wie viel Geld auf seinem Bankkonto ist. All of those things is what, how we define success. All diese Dinge definieren wir als Erfolg. How does this benefit me? Wie kommt mir das zugute? But the Hebrew thinker thinks success is how can I fulfill what God wants for me. Aber der hebräische Denker denkt, dass Erfolg bedeutet, wie kann ich erfüllen, was Gott von mir will. Thinking is opposite in almost every single area of life. Die Denkweise ist in fast jedem einzelnen Lebensbereich gegensätzlich. The way that we choose our heroes is very different from Greek and from Hebrew thinking. Selbst die Art und Weise, wie wir unsere Helden auswählen, unterscheidet sich sehr stark in der griechischen und hebräischen Denkweise. The Greek thinker chooses his heroes as some great superstar in Hollywood or some great singer or some great successful sports person. Der griechische Denker wählt als Helden einen berühmten Superstar aus Hollywood, einen berühmten Sänger oder einen erfolgreichen Sportler. Basically people who have done something for themselves. Im Grunde Menschen, die etwas für sich selbst getan haben. Made career, made a lot of money, became very famous. Die Karriere gemacht haben, viel Geld verdient haben, sehr berühmt geworden sind. Well, the Hebrew thinker would choose somebody as his hero, like David, who was a man after God's own heart. Aber der hebräische Denker würde jemanden wie David als seinen Helden wählen. David, der ein Mann nach Gottes Herzen war. Or Moses, who served the people of God and led them into the promised land, or at least out of Egypt. Oder Moses, der dem Volk Gottes diente und es in das gelobte Land führte, oder zumindest aus Ägypten herausholte. And there's so many differences between Hebrew and Greek thinking. Und es gibt so viele Unterschiede zwischen hebräischem und griechischem Denken. You really think about that. Ich möchte, dass du wirklich darüber nachdenkst. Start to say, God, help me to change the way I think. Und anfängst zu sagen, Gott, hilf mir, meine Denkweise zu ändern. Wenn du lernst, so zu denken, wie Gott denkt, kannst du auch so handeln, wie Gott handelt. Wenn du darauf bestehst, weiterhin so zu denken, wie du denkst, dann steckst du in dem Leben, das du hast, fest. Thank you guys for watching. Vielen Dank fürs Zuschauen. Click the like if you like. Gefällt es euch, dann klickt auf Gefällt mir. To our channels. Abonniert unseren Kanal. And send this to all of your friends. Schickt es an alle eure Freunde. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.